Kundgabe 3562. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.09.1945. Echtes Christentum. Liebe allein erlöset. Der unchristliche Geist beherrscht die Menschen. Die Eigenliebe ist größer denn je und die Nächstenliebe auf ein Minimum herabgesunken. Und geistiger Niedergang ist die unausbleibliche Folge davon. Und solange die Menschen daran kranken, stehen sie unter der Macht des Satans und wüten wider mich. Und ich kann ihnen nicht helfen, weil sie durch ihre Lebensführung sich meiner Kraft und meinem Einfluss entziehen und einen Weg gehen, der von mir wegführt, in die Tiefe, in die Dunkelheit. Ich aber bin das Licht. Und wer mich scheuet, der wird ewiglich nicht zum Ziel gelangen. Ich aber predige Liebe durch mein Wort. Ich verlange, dass die Menschen im echten Christentum leben, dass sie zum Nächsten wie zum Bruder stehen und am Nächsten wie Brüder handeln. Christliches Denken und christliches Handeln fordere ich, soll meine Liebekraft wirksam werden und den Menschen den Weg erleichtern, der zu mir, zum rechten Ziel führt. Wo aber die Lieblosigkeit herrschet, dort kann meine Hilfe nicht erwartet werden, denn dort springt mein Gegner ein und unterstützt die Menschen mit seiner Kraft. Er hilft ihnen auch in irdischer Not, jedoch nur, um ihre Seelen völlig zu gewinnen. Denn seine Hilfe wird immer nur liebloses Handeln fordern. Und durch solches wird der Mensch sich seine Notlage verringern und sich also immer mehr in die Gewalt dessen geben, der bar ist jeder Liebe. Doch erlösen könnet ihr Menschen euch nur durch die Liebe. Und also bedeutet das lieblose Handeln auch Knechtschaft unter der Macht des Satans. Es bedeutet Unfreiheit ihres Willens und jenseits Kraftlosigkeit und Dunkelheit. Solange die Menschen nicht meines Gebotes der Liebe achten, stehen sie außerhalb meines Reiches. Sie stehen nicht unter meiner Herrschaft, sondern wählen sich zum Herrn selbst meinen Gegner, und dieser bereitet ihnen wahrlich kein seliges Los. Solange die Menschen nicht meines Gebotes der Liebe achten, gehen sie meiner Liebe und meiner Hilfe verlustig. Sie treiben unaufhaltsam dem Abgrund entgegen. Denn ohne meine Liebe und meine Gnade gibt es nur Verderben, aber keine Seligkeit. Amen.